Polizeischlag. Beobachtet und verfolgt im Polizeischlag. Kontrolliert und eingeengt im Polizeischlag. Gefangen und verhaftet im Polizeischlag. Eine Macht bleibt zusammen, eine Macht. Polizeistaat. Gefangen und verhaftet im Polizeistaat.